jeden Tag. So wie jeden Tag nur. So wie jeden Tag. Zu viel Alkohol, guck jeden Tag. Nächte lang wach, so wie jeden Tag. Zu viel Gedanken wie jeden Tag. Am Späti mit Chabas wie jeden Tag. Der Griff in die Kassen wie jeden Tag. Flex, Vanessa, Leylas, Penetran. Die Klunker glänzen bis nach Senegal. Die extra Scheine mach ich illegal. Wo ich hier dran bin, kommst du eh nicht dran. Bretter fokussiert wie jeden Tag. Von Straßenscheiße weißt du wenig, Mann. Hungerkopf ist besser als jeden Tag. Jeden Tag Luxus, heißt jeden Tag Flex. Ich red nicht von Coca, ich sag, ich bin fresh. Man red nicht so viel, guck, die Logos sind echt. Aus diesem Grund wollen doch die Karis ins Bett. Nero, ab jetzt ist die Potte voluminös. Ab jetzt ist die Porte voluminös. Zu viel Alkohol, guck jeden Tag. Nächte lang wach, so wie jeden Tag. Zu viel Gedanken wie jeden Tag. Am Späti mit Chabas wie jeden Tag. Der Griff in die Kassen wie jeden Tag. Bewaffnete Taschen wie jeden Tag. Die Flucht vor dem Schatten wie jeden Tag. Nero, wie jeden Tag. Flitzer, Flitzer, wenn sie zivil kommen. Leica, Mobile, was für Telekom. Jagt die Mios, bis ich leb ihn doch. Versaut den Chicas aus Dominikan. Nero, jeden Tag geb ich mein Bestes. Berliner Straßen mit Hassen verpestet. Platz in den Charts, aber nicht mehr in Zelle. Mach jetzt mein Bass und der Stress hat ein Ende. Negro, fake lieber kein Gesicht. Scheine, Scheine, wenn du fleißig bist. Nimm dich stockert, wenn du geizig bist. Bist nicht männlich, wenn du beinig dich. Negro, jeden Tag geb ich mein Bestes. Berliner Straßen mit Hassen verpestet. Platz in den Charts, aber nicht mehr in Zelle. Mach jetzt mein Bass und der Stress hat ein Ende. Wie jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jetzt meine Jungs wie jeden Tag. Zu viel Alkohol, guck jeden Tag. Nächte lang wachst du wie jeden Tag. Zu viel Gedanken wie jeden Tag. Am Späti mit Chabas wie jeden Tag. Der Griff in die Kassen wie jeden Tag. Bewaffnete Taschen wie jeden Tag. Die Flucht vor dem Schatten wie jeden Tag. Jeden Tag. Weißt du?